Dann, murmelte Atreo, gibt es keine Hoffnung mehr. Nicht für ihn, nicht für mich und auch nicht für euch, Ygramol. Nun, Ygramol wüsste wohl noch ein Mittel, dich im Handumdrehen zum südlichen Orakel zu befördern. Nur ob es dir gefällt, Zweibein, das ist die Frage. Wovon sprecht ihr? Auch die Geschöpfe des Abgrunds haben ihre Geheimnisse. Ygramol hat es niemals bisher preisgegeben, und auch du musst schwören, dass du es niemals verraten wirst, denn es wäre zu Ygramols Schaden, wenn es bekannt würde. Ich schwöre es. Redet! Das stahlblaue Riesengesicht neigte sich ein wenig vor und summte kaum hörbar. Du musst dich von Ygramol beißen lassen, denn Ygramols Gift tötet innerhalb einer Stunde, aber es verleiht dem, der es in sich trägt, zugleich die Macht, sich an jeden Ort Phantasiens zu versetzen, den er wünscht. Denk dir nur, wenn das bekannt würde, alle Opfer würden Ygramol entwischen. Eine Stunde. Aber was kann ich denn in einer einzigen Stunde ausrichten? Es ist immerhin mehr als alle Stunden, die dir hier noch verbleiben. Entscheide du.